Die FSK Freibad-Universität. Vor 50 Jahren, 1964, erschien in Amerika Herbert Marcuses Der eindimensionale Mensch, The One-Dimensional Man. Wenige Jahre später liegt das Buch in deutscher Übersetzung vor, auch in vielen anderen Sprachen ist es bereits Ende der 60er Jahre übersetzt worden, ins Spanische und Portugiesische und dergleichen. Damals sehr rasch ein Bestseller, der eine große Verbreitung fand innerhalb der internationalen Protestbewegung der Studierenden, der außerparlamentarischen Opposition. Gelegentlich ist da die Rede von der Bibel der Protestbewegung, was so natürlich nicht stimmt. Gab auch parallel noch die sogenannte Mao-Bibel in der Volksrepublik China zur selben Zeit, die Kulturrevolution als letzte große Kampagne unter der Führung des, wie er sich selber denn gern namentlich inszenierte, Steuermanns großen Vorsitzenden Mao Zedong, als auch eine Kampagne zur, wie es damals schien, Demokratisierung verhärteter bürokratischer Parteistrukturen innerhalb der KP, aber auch eine sehr grausame Kampagne, die den Terror gegen die Einzelnen wendete, Selbstanklagen und Schauprozesse in den Dörfern waren an der Tagesordnung. Viele tausende Menschen sind in den Lagern und Gefängnissen verschwunden aufgrund von kleinsten Vergehen, die keineswegs Rechtsbrüche im bürgerlich-rechtlichen Sinne darstellten. Also es reichte, wenn man die falsche Musik gehört hat oder überhaupt falsche Parolen gesagt hat, um entsprechend dann von dem Apparat, der ja angeblich aufgelöst werden sollte oder dezentralisiert werden sollte, gepeinigt zu werden. Und es gab ja damals die Parole, die im Übrigen auch durchaus im Westen, auch in Deutschland, großen Anklang fand, ein Band in der Rowohlt-Reihe hieß so: Konfuzius kritisieren, Beethoven verbieten. Also es ging auch um eine dezidierte Ablehnung westlicher Position, wenngleich es ja eben bemerkenswert ist, dass diese Idee der Kulturrevolution in den 60er Jahren so viel positiven Widerhall gefunden hat in der Protestbewegung, gerade in der Bundesrepublik, aber auch in Frankreich. Da ist ja die maoistische Bewegung sehr stark gewesen, anders als in Großbritannien, wo die Trotzkisten stärker waren. Der Maoismus als eine Idee, die sich eigentlich vom Stalinismus unterscheidet, obwohl gerade die maoistische Konzeption ja bewusst an Stalin anschließt und sozusagen die Reformprozesse, die dann angeblich nach Stalin mit Khrushchev einsetzen, nicht mitgemacht haben wollte. Also von Generallinie ist da die Rede gewesen und dergleichen. Das ist jetzt hier alles gar nicht das Thema. Tatsächlich findet überhaupt diese Figur der Kulturrevolution auch großen Anklang innerhalb der intellektuell geprägten Linksradikalen in den USA, hat auch durchaus einen Einfluss auf die afroamerikanische Bewegung der damaligen Zeit. Und man kann sogar weitergehen, das betrifft überhaupt die Konstitution einer nicht arbeiterbewegungsorientierten Linkspolitik in den USA, was ja einmal mehr sehr bemerkenswert ist, weil auch die Kulturrevolution in der Volksrepublik China natürlich eine Kampagne war, die auch ihren Zweck hatte, einen Industrialisierungsprozess weiter voranzutreiben, nach dann eben der dem besonderen chinesischen Weg. Es ging ja zwei Kampagnen voraus, die Tausend Blumen und der große Sprung. wo verschiedenste Parolen dann wiederum auch aufgegriffen wurden, die auf Dezentralisierung hindeuten. Also jedes Dorf soll seinen eigenen Hochofen haben und dergleichen. Das hat, wie gesagt, alleine schon von der ganzen Metaphorik, die da eine Rolle spielt, großen Anklang gefunden in der westlichen Welt. Verschiedenes kann man da noch erwähnen. Es gab ja dann zum Beispiel die Propaganda-Comics in der Volksrepublik China, was auch Teil der Alphabetisierungskampagne war, durchaus eine Alphabetisierung, die dann wiederum aber auch den Zweck hatte, dass die Menschen dort mit den Schriften Mao Zedongs vertraut werden oder zumindest eben mit dem roten Buch der dann sogenannten Mao-Bibel vertraut werden. Und Umberto Eco zum Beispiel gehört zu denen, die über diese chinesischen Comics schreiben und es lobend darstellen. Ich habe eben schon gesagt, der Maoismus hat in Frankreich einen großen Einfluss. Wir finden auch heute wieder aktuelle oder sich selbst aktualisiert habende Philosophen, die dann eine große Rolle spielen wollen. Die Idee des Kommunismus ist ein Text von Alain Badiou, der sich meines Wissens immer noch als Maoist bezeichnet, in diesem Umfeld von Zizek und Rancière und ähnlichen Gestalten. Hat das also immer noch seine große Beliebtheit und weil ich den Bogen jetzt gespannt habe, dass auch dieses Buch von Marcuse, der eindimensionale Mensch, gelegentlich als quasi Bibel der Protestbewegung gehandelt wurde. Auch Marcuse benutzt dann in seiner etwas späteren Schrift, Anfang der 70er Jahre erschien, Konterrevolution und Revolte, den Terminus Kulturrevolution, um da allerdings den Stellenwert der Kunst innerhalb der Protestbewegung, innerhalb der spätkapitalistischen Gesellschaft zu klären. Und es gab eine große Verbindung, muss man auch sagen, zwischen den, zumindest wie sie im Westen angekommen sind, maoistischen Ideen und den Ideen Marcuses, dass sogar schon von einem Mamaismus die Rede war, also Marcuse Mao zusammengenommen, Mamaismus, das passt nicht wirklich zusammen, aber lange Rede, kurzer Sinn, was also sehr bemerkenswert ist, dass gerade innerhalb der neuen Linken, ja, das ist ja eine sehr zentrale Figur mit unterschiedlichen Ausprägungen, aber weltweit zu beobachten, eine jetzt nicht mehr Arbeiterbewegungspartei orientierte Linke konstituiert sich eher studentisch geprägt, eher auch nicht am revolutionären Subjekt Proletariat orientiert, sondern allgemein an der Notwendigkeit und Möglichkeit, dass jeder Mensch im Sinne einer Emanzipation auch revolutionäres Subjekt sein kann und sein muss. Also das, also innerhalb dieser neuen Linken, der New Left, gerade auch diese Kulturrevolution, der Blick nach China wichtig war. Natürlich spielen andere Länder auch eine Rolle, Kuba immer wieder mit im Spiel und selbst auch in der Bundesrepublik dann wiederum bei Stalinisten ganz beliebt, Angola und Albanien sogar, also das Jugoslawien, der sogenannte Dritte Weg, der da eingeschlagen wurde von Tito. Also das waren alles so beliebte Figuren, wo es insgesamt darum geht, doch irgendwie anzudeuten, es geht jetzt nicht unbedingt um eine Verteidigung der Sowjetunion. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist also eine Gemengelage, was ja durchaus auch nicht unbekannt ist. Es konstituiert sich in den 60er Jahren mit der Neuen Linken, wo dann eben auch jemand wie Marcuse namentlich prominent auftaucht, eine Bewegung, die sich dezidiert abgrenzt vom Sowjetsystem, vom Realsozialismus sowjetischer Prägung, von den Warschauer Paktstaaten. Und gleichwohl aber eben doch wie soll man sagen, weltgeografischen Gefüge, da so einige Andockpunkte meint gefunden zu haben. Ein ganz großer, jetzt noch gar nicht erwähnt, aber vollständig klar ist natürlich auch Vietnam und die Bewegung um Ho Chi Minh herum, also die ganze Angelegenheit des grausamen Vietnamkriegs, heißt erstmal für die Neue Linke auch eine mehr oder weniger unbedingte Solidarisierung mit der vietnamesischen Bevölkerung, sofern sie sich als sozialistisch versteht. Und auch da finden wir bei Marcuse sehr, ja, man kann das so ein bisschen sagen, lustige, aber so oder so bemerkenswerte Hinweise darauf, dass jetzt in Vietnam angeblich Parkbänke so gestaltet seien, dass da Pärchen sitzen können, damit sie irgendwie Ruhe haben und körperlich auch zueinander finden und dergleichen. Also das hebt Marcuse lobend hervor. Ob da nun der Sozialismus anfängt und das aufscheint, was Marcuse selbst Ende der 60er die neue Sensibilität nennt, das sei dahingestellt. Mit dem, womit der eindimensionale Mensch endet, nämlich mit der großen Weigerung, hat das sicherlich erstmal nicht so viel zu tun. Und auch der Begriff der Kulturrevolution, dieser positiv verwendete Begriff der Kulturrevolution, müsste erstmal so geschärft werden, dass man eben auch sagen kann, okay, auch das ist ein Konzept, was durchaus passt zu dem, was Marcuse ja in diesem sehr radikalen, grundsätzlichen Sinne postuliert als Notwendigkeit der großen Weigerung. Es ist also so, wir haben Marcuse als Kritiker des Realsozialismus, gleichzeitig aber als jemand, der in der Konstellation linksradikaler Bewegung der 60er Jahre Partei ergreift. Wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, das kann man gar nicht klar genug machen, um irgendwie begreifbar zu machen, was das auch bedeutet hat, dieser positive Zugriff immer wieder auf die Volksrepublik China, die Politik der chinesischen KP und Mao Zedongs vor allen Dingen auch als Person. Und naja, die ganzen Figuren, die ansonsten noch eine Rolle spielen, sind ja auch bekannt. Also das geht dann bis Che Guevara und so weiter. Jetzt ist es so, dass Marcuse aber zu den wenigen gehört, die sich tatsächlich auch schriftlich kritisch mit dem Realsozialismus sowjetischer Prägung auseinandergesetzt haben. Also zu den wenigen innerhalb der kritischen Theoriepraxis. Und dieses Buch, was da von Marcuse 1957 erschienen ist, Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus, eine Studie, ist heute unser Thema. Ich habe jetzt diese lange Vorrede gemacht als eine Klammer, um ein wenig auch zu verstehen, dass es jetzt eben gar nicht darum geht, auch schon eben 1957 nicht in die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus von Marcuse, ein System als totalitär zu verurteilen. Dafür braucht es keine Theorie. Solche Dinge des Unrechts, des Terrors, der absoluten Repression und auch der vermittelnden Repression, die liegen auf der Hand, es braucht da keine großen theoretischen Anstrengungen, um irgendwie darauf zu kommen, dass moderne Systeme von Herrschaft zu verurteilen sind und dem Leben nicht besonders zuträglich. Was Marcuse hier vornimmt, ist eine Gesellschaftsanalyse, die mit demselben analytisch-sachlichen Blick vorgeht, wie auch eine Gesellschaftsanalyse der modernen kapitalistischen Staaten, insbesondere natürlich eine Gesellschaftsanalyse der Vereinigten Staaten, aber auch eine Gesellschaftsanalyse, wie sie in den 40er Jahren formuliert worden ist von der kritischen Theorie und auch von Marcuse im Hinblick auf den deutschen Nationalsozialismus, im Hinblick auf faschistische Länder oder überhaupt auf die faschistische Gesellschaft. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, sozusagen defensiv nachträglich zu sagen, hier ist eine Entwicklung passiert und wir beurteilen jetzt diese Entwicklung. Also, was weiß ich, Faschismus ist schlecht, weil, und Stalinismus ist es auch, kann man sehen oder nicht sehen und irgendwie Zahlen vergleichen, was auch immer machen, sondern es geht darum, dass immer im Interesse der Emanzipation, letztendlich einer emanzipatorisch orientierten Geschichtsphilosophie gefragt wird, ist ja so ein bisschen meine Kurzdefinition der kritischen Theorie, was sind die Bedingungen der Möglichkeiten von Emanzipation? Und diese Frage schließt natürlich ein, was verhindert das? Also was hat zum Beispiel den Nationalsozialismus möglich gemacht? Und was hat letztendlich auch eine demokratische, wenn man jetzt an die amerikanische Gesellschaft denkt, eine amerikanische Affluent Society, also Überflussgesellschaft, möglich gemacht? Was sind die Strukturen, die dann ihren Ausdruck finden im gesellschaftlichen Leben, im Alltagsleben? Und wie werden Menschen geformt, wie konstituiert sich unter diesen Bedingungen das Subjekt? Und das ist eigentlich die Frage, die Marcuse, wie gesagt, mit sehr analytischer, sachlicher Distanz, natürlich selbstredend kritisch, auch stellt für die Sowjetgesellschaft. Und das erklärt vielleicht schon mal den Titel dieser Schrift, der ja ähnlich wie der eindimensionale Mensch auch von der eindimensionalen Gesellschaft handelt, aber eben eindimensionaler Mensch heißt. Der Titel, der ja eben nicht lautet Kritik des Sowjetsozialismus oder die Gesellschaft des Sowjetsozialismus, sondern die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus. Also das heißt, womit Marcuse sich da beschäftigt, ist natürlich vor dem Hintergrund realer sozialer Verhältnisse erstmal eine bestimmte Ideologie beziehungsweise die Verschiebung eines kritischen Instruments, nämlich der marxischen Theorie, der Kritik der politischen Ökonomie, in ein letztendlich apparathaftes System, was dazu dient, Zustände zu besiegeln, die genau zu dem Gegenteil führen, was eigentlich beabsichtigt ist, nämlich eine befreite Gesellschaft, und wie sich in diesem Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit letztendlich auch Möglichkeiten der Veränderung zeigen, Möglichkeiten der Veränderung in beide Richtungen, also sowohl in die Richtung einer dann doch potenziellen Befreiung, sei es innerhalb der Systemlogik, sei es diese Systemlogik transzendierend, wie eben auch Möglichkeiten der, wie man denn damals so gesagt hat, Faschisierung oder eben Möglichkeiten der Regression, der Reaktion. Die eine Klammer ist die positive Anbindung an Vietnam, an die Volksrepublik China in den 60er und 70er Jahren. Wie gesagt, die Schrift Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus 1957 erschien. Die andere Klammer wäre auch wichtig, meines Erachtens, um beurteilen zu können, was ist das jetzt eigentlich? Ist es so eine antikommunistische Hetzschrift von Marcuse? Kann man da sehen, dass er sich eigentlich vom Kommunismus verabschiedet oder Klassenverrat betreibt oder was auch immer? Die andere Klammer wäre sehr klar Marcuses Engagement in der Novemberrevolution 1917. Nämlich in Berlin-Reinickendorf ist er Mitglied in einem Arbeiter- und Soldatenrat gewesen für sehr kurze Zeit. Und hat dann aber da sofort die Truppen wieder verlassen, nachdem er feststellen musste, dass alte Generäle und Befehlshaber irgendwelche Parteiführungsfiguren wieder eingesetzt wurden in Posten, die eigentlich da ja so eben nominell über Räte besetzt werden sollten, und dass eben alles andere sich abzeichnete als eine, wie soll man sagen, radikal-demokratische Rebellion. Und jetzt ist, meine ich, der zweite wichtige Punkt. Also wir sind in der frühen Jugend bei Marcuse in Berlin-Reinickendorf im Arbeiter- und Soldatenrat und finden, Marcuse stirbt ja Ende der 70er Jahre, finden also in den späten 60ern und frühen 70ern, weil Marcuse noch diese positive Anbindung an Kulturrevolution mit der Vorstellung, dass es auch da eigentlich um Demokratisierungsprozesse geht und letztendlich um Freisetzung, Freigabe von menschlichen Möglichkeiten, um eine emanzipatorische Konstitution eines Subjekts, das fähig ist, ein befriedetes und befreites Dasein zu führen. Im Sinne vielleicht dieser großen Weigerung, von der die Rede ist im eindimensionalen Menschen. Die Schrift, die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus, um das auch nochmal so im kleineren Rahmen für Marcuse zu verorten, entsteht auch in den Vereinigten Staaten. Also Marcuse bleibt ja in den USA, anders als seine Freunde und Kollegen, bei allen Differenzen, die es da auch gegeben hat, Adorno und Horkheimer, die zurückgehen in die dann gegründete Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, mit natürlich noch weiterhin Verbindungen in die USA, aber im Wesentlichen dann ihren Lebensmittelpunkt wieder in Deutschland haben, nämlich in Frankfurt. Und ja, auch das weiterläuft, was dann schließlich zu dieser Figur Frankfurter Schule führt, mit Jürgen Habermas und anderen in den 60er Jahren und dann 70er Jahren nach Adornos und Horkheimers Tod. Marcuse also in Amerika, und da ist es so, dass jetzt diese Schrift, die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus, nicht nur vorausgeht, als größere Studie vorausgeht dem eindimensionalen Menschen, was auch schon mal interessant ist, kommen wir gleich noch zu, sondern gewissermaßen die Nachfolgeschrift ist, auch in derselben Zeit geschrieben, wie sein zu seinem 1955 erschienenen Triebstruktur und Gesellschaft, wie dann später der übersetzte Titel des Originals Errors and Civilization lautet. 1955 Errors and Civilization, Eros und Zivilisation, Triebstruktur und Gesellschaft. Und gleichwohl, auch darauf haben wir in einer anderen Sendung schon hingewiesen, überhaupt jetzt diese kritische Theorie der Gesellschaft, die wir auch im eindimensionalen Menschen finden, ist schon formuliert worden Anfang der 40er Jahre in großer Übereinstimmung zu dem, was auch Adorno und Horkheimer dann 1944/47 in der Dialektik der Aufklärung formuliert haben. Bei Marcuse unter dem Stichwort, was dann natürlich auch wieder aufgegriffen wird in die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus, unter dem Stichwort technologische Rationalität, ein bestimmter Typus der Rationalität, der sozusagen in seiner Struktur innerhalb des Systems zu Freiheiten führt, die für das System auch notwendig sind, läuft ein bisschen auf das hinaus, was wir heute auch kennen unter dem Stichwort Neoliberalismus oder überhaupt Liberalismus. Da steckt ja auch natürlich das Wort Freiheit drin. Aber eben gleichzeitig in Bezug auf das, was Emanzipation der Menschen genannt werden könnte, ist diese Rationalität, die Logik dieser Rationalität, paradoxer oder dialektischerweise eigentlich genau das Gegenteil, nämlich irrational. Und eine ähnliche Figur findet man ja prominent bei Max Horkheimer auch aus der Zeit. Nämlich schreibt Max Horkheimer ja begleitend zur Dialektik der Aufklärung einen Essay zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Also technologische Rationalität bei Marcuse und instrumentelle Vernunft bei Horkheimer, das ist ungefähr dasselbe. Nämlich haben wir es hier zu tun mit zunächst dem sozusagen philosophisch aufgeschlossen mit einer Verschiebung der Vernunft von objektiven Zielen zu subjektiven Zielen oder einer Versubjektivierung der Vernunft, ohne dass diese Subjektivität wiederum an Objektivitäten gebunden ist. Was heißt es? Die Idee der Vernunft, wie wir sie bei wem auch immer, bereits bei Descartes, aber dann Kant und Hegel, Schelling und so weiter finden, die ist ja geknüpft an Ziele, die in sich selber objektiv vernünftig sind. Also zum Beispiel Freiheit oder letztendlich auch Vernunft selber, eine Paradoxie, die aber darauf hinausläuft, eigentlich ein System zu haben, in dem in dem begründet werden kann, dass Freiheit und Glück und eben überhaupt Humanität ja, in der Logik der Geschichte so verankert ist, dass bei aller Inhumanität, die bisher im historischen Prozess sich gezeigt hat, dennoch gesagt werden kann, bei Hegel gibt es ja diesen Satz, die Blätter des Glücks in der Weltgeschichte sind unbeschrieben. Ja, es ist jetzt erstmal so, dass natürlich Krieg und irgendwelche grausamen Ereignisse, Terror und dergleichen nicht gut zu heißen ist, aber in diesem weltgeschichtlichen Fahrplan führt das letztendlich zu einem vernünftigen Ziel. Das ist ja bekannt, diese ganzen kleinen Sätze, die bei Hegel genau dieses System im Kern ausmachen. Das Wirkliche ist vernünftig, das Vernünftige ist wirklich, das Wahre ist das Ganze. Also die Weltgeschichte ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit und all diese Formulierung, das gibt dann noch den Satz, Schelling zitiert ihn, aber ich hoffe, dass ich das jetzt nicht durcheinander bringe, entweder sogar von Schiller ist oder sich bei Hölderlin findet, die Weltgeschichte ist das Weltgericht, also diese ganzen Formulierungen bedeuten die objektive Vernunft. Und die wird jetzt gerade unter Bedingung eines eben nicht vernünftig funktionierenden Systems oder einer nicht vernünftig eingerichteten Welt, kann man ja sagen, nämlich unter Bedingung des Profitmotivs, unter Bedingung des Kapitals, als gesellschaftliches Prinzip verschoben ins Subjektive. Ja, also das heißt, sie wird als von einem Zweck zu einem reinen Mittel und als dieses Mittel aber eben gesellschaftlich zum Prinzip erhoben, nachdem auch gewissermaßen nach vernünftigen Erwägungen ein Zustand höchster Unvernunft aufrechterhalten werden kann. Also das heißt, die Vernunft ist ein reines Instrument und nichts weiter. Und das ist eben das Entscheidende, was Horkheimer da skizziert mit seinem Befund von der instrumentellen Vernunft, nach der letztendlich dann Handlungen möglich sind, dass etwa Kriege geführt werden können unter höchst rationalen Erwägungen und Massenvernichtung auch stattfinden kann unter höchst rationalen Erwägungen. Und Jetzt ist es ja aber eben so, das sind ja Figuren, die dienen jetzt nicht nur dazu, sozusagen das Extrem der Inhumanität darzustellen, sondern immer auch danach fragen, wie kann das sein, dass diese Extreme möglich sind? Also, wo kommen die her? Ist es so, dass eigentlich, ne, wie eigentlich so dieses Prinzip weiterläuft, wie Kant das darstellt in seinem Text zur Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Wir leben zwar noch nicht in einem aufgeklärten Zeitalter, aber in einem Zeitalter der Aufklärung. Und dann kann man sagen, na gut, so läuft es halt weiter und dann dumm gelaufen, da gibt es dann hier und da mal ein bisschen Krieg und instrumentelle Vernunft. Oder ist das nicht vielmehr etwas ganz im Sinne eben dieser Dialektik der Aufklärung, von der Horkheimer und Adorno sprechen, etwas, was in der Struktur des Systems eingebunden ist? Und gerade in diesem Sinne, das ist bei Horkheimer genauso, aber bei Marcuse sogar ein bisschen deutlicher, in diesem Sinne findet eben zum Beispiel, um dann diesen Marcuse-Begriff zu nehmen, die technologische Rationalität auch Anwendung als Begriff, als kritischer Begriff, Anwendung auf die amerikanische Gesellschaft, auf eine Gesellschaft, die prinzipiell erstmal, gerade mit Blick auf auf das New Deal Amerika der 40er Jahre, oder 30er Jahre noch vor Kriegseintritt der USA in den Großstädten beginnt, jetzt trotz auch weitergehender Armut der Landbevölkerung sowas wie ein Wohlstand sich abzuzeichnen, Massenwohlstand sich abzuzeichnen. Also wie gerade trotz einiger erreichter Freiheiten der Konsumgesellschaft sich im Großen und Ganzen ein Zustand der Unfreiheit festsetzt. Also das heißt, die Frage, die ja auf Spinoza zurückgeht, warum Menschen eigentlich Dinge tun, die ihren fundamentalsten Zielen völlig entgegengesetzt sind, nämlich dem Ziel überhaupt erstmal zu überleben. Ja, also warum sie Unterdrückung ertragen und so weiter. Das verschiebt sich jetzt natürlich, wenn man nicht unbedingt für die amerikanische Gesellschaft sagen kann, zumindest wenn man weiß ist und männlich ist. Also es sieht natürlich anders aus für Nicht-Weiße und vor allen Dingen dann auch Frauen und dergleichen. Also Unterdrückung ist jetzt erstmal nicht in der Form da, dass man immer damit rechnen muss, jeden Meter möglicherweise umgebracht zu werden oder weggesperrt zu werden. Das ist eine Erfahrung, die für die kritische Theorie ja prägend ist. Das ist hier also, ja, wie Marcuse es ja klar formuliert, zu Beginn des eindimensionalen Menschen, dass also eine Gesellschaft erreicht ist, ein gesellschaftlicher Zustand erreicht ist, der ist aufgrund seiner technischen oder eben auch technologischen Voraussetzung ohne weiteres ermöglicht, ein Zustand der Befriedung und Befreiung einzurichten, in dem also, was weiß ich, kein Hunger mehr herrscht und Menschen das tun können, was sie irgendwie meinen, tun zu müssen, unter dann Voraussetzung der freien Bedürfnisbefriedigung. Gleichzeitig aber dieselben Mechanismen, die also diesen Sprung vom Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit, um diese Marx'schen Begriffe hier kurz zu erwähnen, ermöglichen würden, also dieselben Mechanismen, auch die sind, die genau das verhindern, und zwar nicht einfach nur in einer Weise, dass man sagen kann, da ist noch irgendwie der Stöpsel drin oder da liegen noch ein paar Steine im Weg und wenn die erstmal weg sind, dann klappt das schon mit der Befreiung, sondern das ist eben genau die Dialektik der Aufklärung. Es ist in der Struktur drin, also dasselbe Motiv und das ist eben die Vernunft, ja? Also dasselbe Prinzip der Rationalität, was auch die Möglichkeit der Freiheit ausdrückt, ist gleichzeitig eine Wirklichkeit, schafft eine Wirklichkeit der Unfreiheit. Und das ist die Perspektive, mit der Marcuse jetzt auch an das Sowjetsystem, an die sowjetische Gesellschaft rangeht. Ja, also es geht ihm jetzt nicht darum zu sagen, übrigens hier jetzt auch nochmal so von linker Seite die Bestätigung, ja, Stalin, das ist nichts, das ist also eine Diktatur, eine bürokratische Diktatur, sondern es ist für ihn überhaupt interessant, wie kann es sein, ja, das ausgehend natürlich von 1917 oder überhaupt vom Experimentum Mundi, ja, von der Weltrevolutionsidee, wie kann das sein, dass hier unter ähnlich wie das eben formuliert wird für die US-amerikanische Konsumgesellschaft, unter Bedingung einer eigentlich gesellschaftlichen Struktur, die Freiheit ermöglicht, diese Struktur zugleich einen Zustand zementiert, der auf längere Sicht eben diese Freiheit verhindert, obwohl ja weiterhin die Option da ist, nicht, was weiß ich, was da alles für Theorien eine Rolle spielen, Übergangsstadium vom Sozialismus zum Kommunismus, das langsame Absterben des Staates und so weiter. Ja, also obwohl eigentlich von den Verlautbarungen her, die, ne, deswegen die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus, ja, von den Verlautbarungen her eben der Theorie weiterhin am Ideal einer sozialistischen Utopie festgehalten wird. Ne, das ist eben ganz entscheidend, weshalb Marcuse sich da mit dem Sowjetmarxismus beschäftigt. Also mit der Theorie erstmal und sozusagen von daher beleuchtet, was macht da die Spannung zur Praxis aus? So, beziehungsweise warum funktioniert das in der Praxis nicht? Weil er eben unterstellt, hier geht es nicht einfach darum, dass da unter falschen Vorzeichen eigentlich, was weiß ich, der Faschismus Einzug gehalten hat und dann einfach nur so ein paar Schilder hochgehalten werden, auf denen steht hier, eigentlich wollen wir Freiheit und dann wird das Gegenteil gemacht, sondern er unterstellt, ja, diese Gesellschaft ist tatsächlich eine, die ganz ernsthaft für sich in Anspruch nimmt, hier geht es um nicht nur eine emanzipierte Gesellschaft, sondern eine emanzipierte Menschheit. Nicht? Das ist ja übrigens so, dass nur um vielleicht die Dramatik in dieser Figur, in dieser Denkfigur auch nochmal klar zu machen, dass Bini Adamczak ja darauf genau verwiesen hat in ihrem kleinen Büchlein über Kommunismus gestern Morgen, dass also selbst die Genossen, die dann im Nationalsozialismus im Stalinismus Zuflucht gefunden haben und da unter Umständen sogar, weil es eben aufrechte Kommunisten waren, im Gulag gelandet sind und für ein paar Jahre im Arbeitslager verschwunden sind, dass selbst als die aus dem Lager rauskamen, sie weiterhin daran festhielten, dass die Sowjetgesellschaft eine Gesellschaft der möglichen Freiheit ist. Ja. Und das, wenn man jetzt das nochmal zurück übersetzt, das ist im Prinzip von der Figur das, was Marcuse auch untersucht in Triebstruktur und Gesellschaft. Also wie unter Bedingung noch einmal der eigentlich liberalen kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft des Überflusses und des relativen Wohlstands Leistungsprinzip und Lustprinzip ineinander greifen und sich verschieben. Ja, also eine ähnliche Figur auch als von der Fragestellung her, von der kritischen Fragestellung, als etwas, was hier dann in dieser Schrift Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus vorkommt. Ich will aus dem eindimensionalen Menschen das vorlesen. Und zwar gibt es da auch einen Abschnitt, wo Marcuse auf die dann sogenannte Blockkonfrontation eingeht, beziehungsweise auch zur Anwendung bringt sein Konzept der technologischen Rationalität auf einen Vergleich kapitalistische Gesellschaft und es war damals so der Sprachgebrauch, kommunistische Gesellschaft. Es ist klar, dass mit kommunistischer Gesellschaft nicht der Kommunismus gemeint ist, sondern eben die Gesellschaft zum Beispiel der Sowjetunion. Und ja, das muss man ja sagen, also auch der Sowjet heißt Rat, ja, also das ist auch klar, wenn die Sowjetunion heißt, es sind keine Räterepubliken, die da zusammengeschlossen sind. Nicht? Das ist ungefähr so, wie der Nationalsozialismus auch kein Sozialismus ist. Wenn aber auch eben ein Nationalismus bzw. eine Figur von Sozialismus darstellt, die ja tatsächlich von unter anderem der Nation ausgedacht ist. Von Blut und Boden und so ist es ja auch in dieser Selbstkategorisierung als Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Übrigens ja auch sehr stark bei Stalin, nicht nur in dieser Optionsformel Sozialismus in einem Land, orientiert an der nationalen Idee und ein Widerhall davon finden wir heute aktuell in den Auseinandersetzungen um die Ukraine mit geradezu ja auch historischer Brisanz, die da vergessen wird. Es ist darauf hingewiesen worden, dass wir hier dort sind, wo auch im Nationalsozialismus, auch im Stalinismus der Antisemitismus seine Arbeit geleistet hat und Juden dem zum Opfer gefallen sind. Ich habe also jetzt hier einen kleinen Ausschnitt aus dem eindimensionalen Menschen. Jetzt muss man gucken, wo ich hier anfange zu lesen. Das ist eben der Punkt des Marcuse, dass ich will da eine, also wird gleich völlig klar, wenn ich das vorlese. Es ist ja damals auch schon bekannt gewesen und beziehungsweise war das ja schon 1917 eigentlich die Merkwürdigkeit. Marx hat noch so in Hegelscher Perspektive ein historisches Stufenmodell, wo die Idee ist, wenn der Kapitalismus als Industriegesellschaft sich entsprechend entfaltet hat, dann gibt es also den Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen und es wird sich zwangsläufig eine Phase revolutionärer Umgestaltung ergeben, die dann wahrscheinlich aufgrund der Stellung des Proletariats zum Sozialismus führt. Wie auch immer Marx es jetzt so wörtlich gemeint hat, ist trotzdem klar, es gibt also diese Perspektive, dass auch mit einer gewissen Notwendigkeit gesellschaftliche Formationsstufen durchlaufen werden müssen, um überhaupt eine Befreiung möglich zu machen, um eine befreite Gesellschaft möglich zu machen. Und das wurde ja gerade durch die Sowjetunion, durch die russische Revolution, die Oktoberrevolution widerlegt, weil hier ein zaristisches Reich mit noch sehr rückständiger Industrie, weitgehendem Agrarimperium sich dann unter größten Anstrengungen, die auch schon mit Terror verbunden waren, innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer hochentwickelten Industrienation entwickelt hat. Das ist übrigens ja genau die Perspektive, die Marcuse auch in die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus hat. Ja, also das heißt, er redet da nicht über ein rückständiges Land und fragt sich irgendwie, warum schaffen die das denn nicht, sondern versucht genau zu klären, einmal mehr unter diesem Vorzeichen technologische Rationalität, wie funktioniert das überhaupt planwirtschaftlich jetzt zum Beispiel, Fünfjahrespläne und dergleichen, sich da Ziele zu stecken, wo ohne weiteres Menschen bereit sind, unter Umständen ihr Leben zu lassen und da irgendwelche, was weiß ich, große Projekte im Ural durchzuziehen. Das Zitat aus dem eindimensionalen Menschen. Aber während diese Aussichten für eine Unterbindung qualitativen Wandels im Sowjetsystem zu denen in der fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaft parallel zu laufen scheinen, führt die sozialistische Produktionsbasis einen entscheidenden Unterschied ein. Im Sowjetsystem trennt die Organisation des Produktionsprozesses unzweifelhaft die unmittelbaren Produzenten, die Arbeiter, von der Kontrolle über die Produktionsmittel und bewirkt so Klassenunterschiede gerade an der Basis des Systems. Diese Trennung wurde durch politische Entscheidung und Macht nach der kurzen heroischen Periode der bolschewistischen Revolution eingeführt und ist seitdem beibehalten worden. Und doch ist sie nicht der Motor des Produktionsprozesses selbst. Sie ist in diesem Prozess nicht als die im Privateigentum an den Produktionsmitteln gründende Spaltung von Kapital und Arbeit eingebaut. Folglich sind die herrschenden Schichten selbst vom Produktionsprozess trennbar. Das heißt, sie sind ersetzbar, ohne dass die grundlegenden Institutionen der Gesellschaft gesprengt werden. Darin besteht die Halbwahrheit der sowjetmarxistischen These, dass die herrschenden Widersprüche zwischen den zurückbleibenden Produktionsverhältnissen und den Charakter der Produktivkräfte ohne Explosion gelöst werden können und dass Übereinstimmung zwischen den beiden Faktoren durch allmähliche Umwandlung eintreten kann. Das ist also genau die Dialektik der Aufklärung, wenn man das jetzt nochmal so sagen will, die Marcuse freilegt für das Sowjetsystem, respektive freilegt an der Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus. Und dazu auch nochmal ein längerer Abschnitt aus eben diesem Buch, die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus, das Ende. Wir haben beim eindimensionalen Menschen die berühmte Zitatformel ganz zum Schluss, dass nur um der hoffnungslosen Willen uns die Hoffnung gegeben ist und dass im Kontext der vorher auch zum Schluss des eindimensionalen Menschen eingeführten Postulatsformel von der großen Weigerung, Great Refusal, die Marcuse ja auch schon benutzt, von North Whitehead, Alfred North Whitehead, zitiert in Triebstrukturen Gesellschaft 1955. Also es gibt am Ende der Bücher von Marcuse immer einen utopischen Ausblick beziehungsweise eine Zuspitzung der Widersprüche von Wirklichkeit und Möglichkeit in Hinblick auf die Potenziale emanzipatorischer Bewegung und Selbstbewegung des Subjekts in Richtung Freiheit. Und so ist es auch in dieser ja viel sachlicher angelegten Studie, die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus. Das lese ich jetzt vor, es sind zwei Seiten. Die Frage, ob die Struktur des Sowjetregimes die künftige Verwirklichung dieser Möglichkeit ausschließt oder nicht, also nämlich letztendlich die Möglichkeit des Kommunismus, ist im ersten Teil dieser Studie erörtert worden. Dort haben wir angedeutet, dass die fortgesetzte Verbreitung des Marxismus und die Unterweisung in ihn sich für die sowjetischen Machthaber noch einmal als eine gefährliche Waffe erweisen kann. Das ist ja eben genau der Punkt, ist sozusagen das, was im Kapitalismus die Ideologie darstellt, das notwendig falsche Bewusstsein, ist ja quasi deckungsgleich mit dem, was die Parolen, die Entwürfe, die Programmatik der kapitalistischen Gesellschaft darstellt. Aber das ist natürlich etwas anderes in einer Gesellschaft, die zur Grundlage hat, die Schriften von Marx. Und das ja nicht nur heißt, was auch schon Sprengkraft genug ist, natürlich die Analyse des kapitalistischen Warenverkehrs, wie Marx es in der Kritik der politischen Ökonomie vorlegt, sondern auch die Schriften, die frühen Schriften Deutsche Ideologie oder die Feuerbach-Thesen, in denen ganz klar davon die Rede ist, dass es um den sinnlich praktischen Menschen geht und nicht um die in das Arbeitsregime eingespannte inhumane Figur eines Sowjetmenschen. Also nochmal, dort haben wir angedeutet, dass die fortgesetzte Verbreitung des Marxismus und so weiter sich durchaus als eine gefährliche Waffe erweisen kann. Bis jetzt hat das Regime versucht, Ideologie und Wirklichkeit zu versöhnen, indem es seine grundlegende Politik in marxischen Begriffen rechtfertigte. Die während der stalinistischen Periode heilig gesprochene repressive Moral soll die objektiven Erfordernisse der ersten Phase ausdrücken, das heißt den Aufbau einer angemessenen sozialistischen Basis. Die Ethik der Disziplin bei der Arbeit und während der Freizeit, des wettbewerbsmäßigen Patriotismus in der Liebe und bei der Plackerei, die gesamte Moral des politischen Puritanismus soll der Stufe des Sozialismus entsprechen, der durch Mangel gezwungen war, das individuelle Verhalten nach seiner gesellschaftlich nützlichen Leistung zu bewerten. Die sittliche Zielsetzung wird mit der soziologischen identifiziert. Da ist ja ganz entscheidend für das Sowjetsystem, dass sozusagen der Individualismus, wie er entwickelt ist und sich entwickeln konnte in der kapitalistischen Konsumgesellschaft, überhaupt keinen Raum hatte. Ja, also das, glaube ich, ist auch das Entscheidende, das, was Marcuses Schrift jetzt aktuell macht, dass es sich gerade in der Zeit nach Stalin ja darstellt, jetzt gewissermaßen nicht nur als gefährliche Waffe, in Anführungszeichen, für die mögliche Sprengung des Sowjetsystems, den Marxismus selbst zu haben, sondern sukzessive, was ja dann die 80er Jahre bedeutet haben, bis zum Ende des Realsozialismus, die kapitalistische Ideologie des Individualismus Einzug hält und in ganz anderer Weise gewissermaßen die Menschen in den Ostblockstaaten selber danach gerufen haben, endlich ihre Verwertung im Arbeitszwangsregime auch in der Charaktermaske des Konsumenten leisten zu wollen. Aber jetzt der Schluss von Marcuse, der Schluss aus dem Buch Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus. Wenn diese Identifikation, die für die Sowjetideologie wesentlich ist, aufrechterhalten bleiben soll, dann müssen langfristige Veränderungen in der Entwicklung der Gesellschaft von Veränderungen in der Ideologie begleitet sein. Die repressive Moral muss dahinschwinden mit dem fortschreitenden Rückgang der Knappheit. Im ersten Teil dieser Studie haben wir vermutet, dass ein fortgesetztes Wachsen der Produktivität unter den Bedingungen langfristiger friedlicher Koexistenz zu einem solchen Dahinschwinden führen kann. Das wären die dann tatsächlich 60er und 70er Jahre. Wenn das Sowjetregime die repressive Moral nicht entsprechend lockern kann oder lockern will, dann wird es nach seinen eigenen Maßstäben immer irrationaler. Diese Irrationalität würde wiederum dazu führen, die moralische Struktur der Sowjetgesellschaft zu schwächen. Die gesamte Schulung war auf die Rationalität der Ziele im individuellen wie im allgemeinen Interesse ausgerichtet. Der Glaube an diese Rationalität scheint ein entscheidendes Moment der allgemeinen Stärke des Regimes gewesen zu sein. Hier können sich die Grenzen der Verinnerlichung, die der vorherrschenden Struktur der sowjetischen Ethik innezuwohnen scheinen, als entscheidend erweisen. Denn, so Marcuse weiter, ihre Werte sind nicht autonom, da ihre Gültigkeit in letzter Instanz durch ein äußeres politisches Ziel festgelegt wird. Nur eine gänzlich verinnerlichte Moral kann auf längere Sicht mit autonomen Werten operieren und nur ein hoher Grad von sittlicher Autonomie kann auf längere Sicht ein verlässliches und beständiges sittliches Verhalten garantieren, das von den Wechselfällen des individuellen Daseins einigermaßen unabhängig ist. Das ist genau die Situation, die eben in den westlich-kapitalistischen Staaten, beziehungsweise heute mehr oder weniger global, vielleicht noch mit einigen Differenzen in islamischen Ländern sich sedimentiert hat. Ja, also dass sozusagen eine Autonomie nicht besteht auf der Handlungsbasis subjektiver Entscheidung und des subjektiven Willens, sondern die Konfiguration möglicher Handlungsoptionen und Willensentscheidung selber ist autonom gegenüber den freien Entscheidungen des Individuums. Das ist eine ganz entscheidende Differenz, die aber notwendig ist dafür, dass zum Beispiel einthalben geglaubt wird, man würde frei handeln, gerade in der alltäglichen Praxis, die nichts weiter ist als eine zunehmende Integration in die Konsumstruktur. Also das sozusagen die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Produkten schon ein Grad von Freiheit ist, der zu verteidigen ist, weil das so das Nonplusultra eines gelingenden Lebens darstellt. So, also genau diese Verkehrung der Autonomie ist entscheidend für die technologische Rationalität innerhalb der verwalteten Welt des fortgeschrittenen Kapitalismus. Denn anders in der Sowjetunion damals, in der Sowjetgesellschaft, Marcuse erklärt weiter, nur auf einem solchen Boden kann das Individuum moralisch unerschütterlich gemacht werden gegen gesellschaftlich geforderte Opfer, Ungerechtigkeiten und Missverhältnisse, die als irrational erscheinen. Das ist ja gerade der Punkt. Also wie kann das sein, dass wenn zum Beispiel das Sozialsystem zusammenbricht, man muss es nicht lange erklären und sowas wie Agenda 2010 eingeführt wird, Hartz IV und dergleichen, dass sich das Potenzial möglicher Unruhen in Grenzen hält, also der Protest nicht stattfindet. Ja? Also das ist ja genau die Aktualität des eindimensionalen Menschen, der nicht umsonst anfängt mit einem Abschnitt, der überschrieben ist mit Paralyse der Kritik, Gesellschaft ohne Opposition. So, jetzt die Erklärung. Die politische Rationalität der sowjetischen Ethik widersetzt sich einer solchen Stoßsicherung des Individuums und unterstützt den Gedanken, dass die Möglichkeiten der menschlichen Entwicklung in Einklang mit der wachsenden Produktivität der Sowjetgesellschaft wachsen sollten. Der ideologische Druck scheint so in dieselbe Richtung zu führen wie der technisch-ökonomische, nämlich zu einem Nachlassen der Unterdrückung. Freilich sind der ideologische Druck und das schwächer werdende bestehende Moral nicht per se eine ernsthafte Bedrohung für das Regime, das über alle Instrumente zur Durchsetzung seiner Ziele verfügt. Jedoch wesentlich mit der ökonomischen und politischen Dynamik in internationalem Maßstab verbunden, können diese Kräfte, wie unentwickelt und unorganisiert sie auch sein mögen, durchaus den Gang der sowjetischen Entwicklung in beträchtlichem Umfang bestimmen. Und genau das ist es, wenn man das jetzt ein bisschen weiterführt und eben auch loslöst, was ich ja eben schon angedeutet habe, davon, dass jetzt hier gewissermaßen nur der Widerspruch zwischen einer proklamierten marxischen Ausrichtung der Gesellschaft und einer wirklich dann eben nicht marxistisch orientierten Gesellschaft vorherrscht, sondern auch der Widerspruch zwischen Individualitätstypologien sich zunehmend in den 60er und folgenden Jahrzehnten, Jahren geltend macht, nämlich ein Individualitätstypus des kapitalistischen Konsumregimes, wie es ja sich vollends entfaltet ab Ende der 70er Jahre, in den 80er Jahren und dann auch mitbedingt den Zusammenbruch des Sowjetimperiums, auch dahingehend, dass dem natürlich bestimmte ökonomische Erfordernisse obliegen, die nicht mehr erfüllt werden können. Also eine Industrialisierung im Ostblock nicht stattfindet, etwa im Hinblick auf die ja, höchst individualisierte Technologie der Mikroelektronik. So viel vielleicht als Anregung, sich auch mal mit diesem Band von Marcuse zu beschäftigen, die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus von 1957.